Schmetterling. Die Sehnsucht einen Falter lenkte vom tiefen Tal dem Himmel zu, und als die Sonne sich dann senkte, vermachte sie ihm keine Ruh. So flog er hin und über hohe Berge trug ihn das Glück ins Paradies. Er sah von oben Gottes schöne Werke, bevor er sich dort niederließ. Den Mondesblumen, die dort blühten, entzog er süße Tropfen Schlaf, so dass im Traum der Troglodyten Morpheus einen Schatten warf. Im Traumesmond die Engel sangen ein Lied, das sich ins All erhob. Von ihm war jeder Mensch gefangen, und unser Gott war voller Lob. Als der Tau benetzte die Blüten und den Wiesengrund, geschah es, dass er sich verletzte, den Fuß an einem schönen Mund. Der Mund wollte den Falter küssen, er war aus einem schwarzen Farn, wird sein, dass wir verderben müssen, auch wenn wir in die Lüfte starren. O schöner Schmetterling im Fluge, verfielst du einem schönen Traum und warst nur Teil von dem Betruge im Finstern in ein Licht zu schauen.